1. Las Diposon auf dem Zion erschallen und Schlagtalarm auf meinem heiligen Berg, damit Elbewohner des Lands vorsitten erbeben, denn der Tag des Herrn naht an auf Holzem. 2. Es ist ein Tag der Finsternis und der dichten Wolken, und dem Eingewaltiges und Zahlreichs Volk heraufzieht, ysc Uigkeiten nicht mehr gesehen word und auch in künftigen Generationen nie wieder erscheinen word. 3. Vor diesem hier verset ein Feuer als, und hinter ihm last ein Flamme ner verbrannte Erde Zurück, warin das Land zuvor wider Garten Eden blut, gleicht es danach einer trostlosen Wust, der niemand entkommen kann. 4. Ausscheinungsbild Arnold D.M. von Ferden und S.I.E. Sturman Vorwitz MIT der Geschwindigkeit und Entschlossenheit von erfahrenen Reitern. 5. MIT einem Geräusch wie rasselnd Wagen springen S.I.E. über die Berggipfel, vergleichbar MIT D.M. nisten eine Flamme im Stroh oder einem Machtigen Kriegsvolk, das sich zur Schlacht aufstellt. 6. Angesichts ihrer Ankunft geraten alle Völker in Panik und die Gesichter der Menschen erbleichen vor Entsetzen. 7. S.I.E. Sturman voren wie Helden und erklimmen Mauern wie Gubte Soldaten, wobei jeder einzeln diszipliniert seinen Weg verfolgt, one die Formation zu verlassen. 8. Niemand behindet seinen Nachbarn, die jeder konsequent auf seine Vorge geben in Bahn bleibt, selbst wenn S.I.E. auf Hindernis oder Waffenstossen, setzen S.I.E. ihren Vormarsch an auf Holzem fort. 9. S.I.E. dringen in die Stadtein, laufen über die Mauern. Klettern den Hausen Emper und Stagen y dieb durch die Fenster in die Gebord ein. 10. Vor ihnen beb die Erde und der Himmel erzittet, waren Sun und Mond dunkel werden und die sterneren Glanz verlieren. 11. Der Herr las sein Stimm vor seinem Gewaltigen hier erschallen, den sein Truppen sind zahlreich und führen sein Befehl entschlossen aus, der Tag des Herrn ist wohlig verstein flossend, so dass niemand im Stand halten kann. 12. Doch selbst jetzt verkündet der Herr, dass auch mit ganzem Herzen, unter Fasten, Weinen und Klagen, wieder im Zuwenden sollt. 13. Zerius nicht ihr Kleider als Ossias Zeichen, sondern seht aufrichtet Rui in ihrem Herzen und Kurt zum Herrn, ihrem Gott, Zurück, denn ist nadig, barmherzig, geduldig und wollegut. 14. Wir legt andet a seinen Entschluss und las stat dessen einen Siegen Zurück, so dass dem Herrn, Urum Gott, we despise und Trankopfer darbringen kont. 15. Blast die Posaun auf dem Zion, ordnet ein heiligs Fasenen und ruft ein feierlich Versammlung für das gesamte Volk aus 16. Versammelt die gesamte Bürgerschaft, highlight die Geminden bringt also zusammen, von den altesten bis hin zu den Sorgelingen, sogar Broughton Brottigam sollen ihr Kamen verlassen, im Tal zunehmen. 17. Die Priester, die dem Herrn dienen, sollen zwischen der Vorhall und dem Alter weinen und beten, Herr, habe barmen mit denem Volk und beware den Erbe Darver, von anderen Nationen verspottet und beherrscht zu werden. 18. Daraufhin sagte der Herr leidenschaftlich sorgum sein Land und entscheid sich, sein Volk zu verschonen. 19. Der Herr antwortet seinem Volk und versprach, es so reichlich mit Getreid, Wein und all zu versorgen, das es gesättigt word, und es nicht lange der Schande unter den Volken Preis zu geben. 20. Versprach zu dem, den feind aus dem Norden Wheat zu vertrieben und in ein Ode Wust zu stossen, damit dessen Bedrohung und der Schlecht Jerich seiner Taten verschwinden, die sich angemast hat, gewaltiges zu tun. 21. Furchte dich nicht, O Land, sondern jubel und freu dich, denn der Herr hat groß Taten vollbracht, als zum Guten zu wenden. 22. Orcher tier des Feld sollt kein Angst mehr haben, denn die Wei den werden wieder grun, die Baum Trajan Fruchte, und so will der Feigenbaum als Orch der Weinstock Leifern Rachen Ertrag. 23. Bewohner des Zion, freut euch über den Herrn, euren Gott, den schenkt euch den Notigen Regen zur rechten Zeit, so will den Frühregen als Orch den. Spatrigen, why are is früher getten hat? 24. Die Dreschboden werden wieder mit Getreid gefüllt sein und die Kelten werden von frischem Wein und all jubeloffen. 25. Gott verspricht, den Schaden wieder gutzu machen, den die Verschieden in Huisch Reckenplagen, sein Gross is hier, das er gesandt hat, in den Vergangenen in Jaren angerichtet haben. 26. Erwerdet jenig zu essen haben, im Sat zu werden, und erwerdet den Namen des Herrn, yours Gotts, Preisen, der so wunderbaren U gehandelt hat, damit sein Vogt nie wieder beschamt wird. 27. Dann werdet ihr erkennen, dass ich mitten unter Israel bin und dass ich der Herr, euer Gott, bin und kein anderer, mein Vogt soll in Uigkeit nicht mehr gedemütigt werden.